jedem Mädel mit Geschmack. Als Maler von der Flak. Leopold, Irene, behalt mich lieb zu dir. Sei brav, Marlene, bleib von mir treu, Marie. Du bist so lieb, so schön, so heiter. Doch ich muss leider wieder weiter. Leopold, Irene, behalt mich lieb zu dir. Sei brav, Marlene, bleib von mir treu, Marie. Ich werd dich lieben immer fort. Ich lieb dich neu an jedem neuen Ort. Wir fahren hin und her, wir fahren kreuz und quer. Sitzt irgendwie eine Batterie an einem Fleck im dicken Reck, da holen wir sie weg. Leopold, Irene, behalt mich lieb so viel. Sei brav, Marlene, bleib von mir treu, Marie. Du bist so lieb, so schön, so heiter, doch ich muss leider wieder weiter. Leopold, Irene, behalt mich lieb so viel. Sei brav, Marlene, bleib von mir treu, Marie. Ich werd dich lieben immer fort. Ich lieb dich neu an jedem neuen Ort. Wir fahren hin und her. Wir fahren kreuz und quer. Und stellt sich raus, der Krieg ist aus, fahren wir nach Haus am letzten Tag. Im Lack mit Sack und Pack. Leopold, Irene, behalt mich lieb so viel. Sei brav, Marlene, bleib von mir treu, Marie. Du bist so lieb, so schön, so heiter. Doch ich muss leider wieder weiter. Leopold, Irene, behalt mich lieb so viel. Sei brav, Marlene, bleib von mir treu, Marie. Ich werd dich lieben immer fort.